Hören, Teil 1. Abschnitt 1. Lust auf ein Abenteuer? Erfahrungen sammeln, neue Menschen und Kulturen kennenlernen und Gutes tun. Mit dem Europäischen Solidaritätskorps ist genau das möglich. Eine Sendung von Nuka Klever. Das Europäische Solidaritätskorps, abgekürzt ESK, früher bekannt unter dem Namen Europäischer Freiwilligendienst, ist ein Programm der Europäischen Union, das 1996 entwickelt wurde und jungen Menschen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren die Möglichkeit bietet, für 2 bis 12 Monate im Ausland zu leben und sich in gemeinnützigen Projekten zu engagieren. Die jungen Menschen arbeiten ehrenamtlich in Umweltschutzorganisationen, Bildungsinstitutionen, Sportvereinen oder Pflegeeinrichtungen. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Ziel des Programms ist es, dass sich Menschen austauschen und miteinander, aber auch voneinander lernen können. Mittlerweile nehmen jährlich ca. 850 junge Menschen aus Deutschland daran teil und engagieren sich für einen guten Zweck in verschiedenen Ländern der Europäischen Union und zum Teil auch weit darüber hinaus. Denn auch einige Länder außerhalb der Europäischen Union, wie Israel oder Marokko, nehmen als sogenannte Kooperationsländer am Europäischen Solidaritätskorps teil. Auch wenn man für die Arbeit kein Geld bekommt, die Erfahrungen und all das, was man in dieser Zeit erlebt, sind für die meisten Teilnehmenden unbezahlbar. Als ich meinen Freiwilligendienst in der Türkei geleistet habe, habe ich sehr viel über mich gelernt und mich weiterentwickelt. Denn ich wusste nach meiner Matura nicht so richtig, was ich beruflich machen will. Ich wollte irgendetwas im Bereich Umweltschutz und Ökologie machen. So habe ich nach Organisationen gesucht, die in diesem Bereich tätig sind. Ich habe dann in einer Umweltorganisation meinen Freiwilligendienst geleistet, die Workshops an Schulen zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit durchführt. Die Arbeit hat mir total viel Spaß gemacht und mich in meinem Berufswunsch bestärkt. Es ist toll, dass jeder mitmachen kann. Man muss weder die Schule noch eine Ausbildung abgeschlossen haben oder besondere Vorkenntnisse mitbringen. Es ist also perfekt für alle, die etwas Neues ausprobieren wollen. Eigentlich wollte ich nur 3 Monate in die Türkei, aber das Projekt hat nach Freiwilligen gesucht, die mindestens 10 Monate daran teilnehmen. Jetzt warte ich auf den nächsten Semesterstart im Herbst und dann fange ich an, Umwelttechnik zu studieren. Abschnitt 2. Offiziell kann der Freiwilligendienst von 2 bis 12 Monaten dauern. Im Rahmen des ESK gibt es jedoch nur wenige Projekte, in denen man für 2 Monate arbeiten kann. Die meisten Organisationen wünschen sich, dass die Freiwilligen bei ihnen mindestens 9 Monate bleiben und arbeiten, damit sie auch die Chance haben, die Arbeit, das Land und die Kultur in vollen Zügen kennenzulernen. Teilnehmen darf, wer volljährig ist. Zwar kann man schon mit 17 nach geeigneten Stellen suchen und sich auch bewerben, aber ausreisen kann man erst mit 18. Deshalb sollte man bei der Suche nach Stellen und bei der Bewerbung genau auf die Voraussetzungen in den Stellenanzeigen achten. Apropos Bewerbung. Das ESK vermittelt interessierte Freiwillige an Organisationen und Projekte, die beim Programm mitmachen. Das heißt allerdings, dass man sich doppelt bewerben muss. Zuerst muss man sich beim ESK im Herkunftsland mit einem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben bewerben. Darin erklärt man, warum man den Dienst machen möchte, in welchem Land und für welchen Bereich man sich interessiert. Die Vermittlungsorganisation schlägt dann mögliche Aufnahmeorganisationen im Zielland vor, bei denen man sich dann nochmal um die konkrete Stelle bewerben muss. Das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. Die Unterstützung durch das ESK ist super, denn man bekommt viel Hilfe bei der Suche nach passenden Stellen. Bevor man eine Stelle antritt, wird man von der Organisation vorbereitet. Nach der Ankunft im Gastland gibt es ein Einführungsseminar, in dem man wichtige Informationen erhält und andere Freiwillige kennenlernt, die auch einen Freiwilligendienst in dem Land machen. Auch während des Aufenthalts im Ausland hat man feste Ansprechpersonen oder eine Mentorin oder einen Mentor. Egal, um was für ein Problem es sich handelt, man kann die Kontaktperson immer fragen. Außerdem gibt es regelmäßige Treffen, um sich auszutauschen. Abschnitt 3. Ja, und was natürlich auch ein großer Vorteil ist, ist, dass die Kosten von der EU übernommen werden. Anders als bei anderen Freiwilligendiensten muss man sich den Aufenthalt nicht selbst finanzieren. Das ESK kümmert sich um die Verpflegung und die Unterkunft. In der Regel lebt man während seines Aufenthaltes in einer Gastfamilie. Man bekommt zwar keinen Lohn, dafür aber ein Taschengeld von bis zu 145 Euro pro Monat. Wie hoch der Betrag letztlich ist, hängt allerdings von dem Zielland und der wirtschaftlichen Situation dort ab. Außerdem werden vom ESK bis zu 90% der Reisekosten bezahlt. Wie viel man selbst dazu zahlen muss, hängt davon ab, wie viel die An- und Abreise insgesamt kostet. Abschnitt 4. Ein weiteres Ziel des ESK ist es, das Miteinander und das Gefühl für die Gemeinschaft zu stärken. Deshalb beruht der Freiwilligendienst auf einer Gegenseitigkeit. Man hat die Möglichkeit, Erfahrungen fürs Leben zu sammeln und bekommt gleichzeitig die Chance, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, indem man Aufgaben übernimmt, die für das Gemeinwohl wichtig sind. Mein Freiwilligendienst in Österreich hat mir auch gezeigt, wie wichtig das Engagement Freiwilliger für die Gesellschaft ist. Ich war damals in einer Pflegeeinrichtung für Seniorinnen und Senioren tätig und wie viele andere Bereiche ist die Pflege auf die Unterstützung von Freiwilligen angewiesen. Da es immer mehr ältere Menschen gibt, steigt natürlich der Bedarf an Pflegekräften. Leider ist dieser Beruf besonders für junge Menschen nicht so interessant. Deshalb gibt es im Moment Personalmangel und die Pflegekräfte haben nicht genug Zeit, um neben den Routinearbeiten auch noch die Freizeitgestaltung der Bewohnerinnen und Bewohner zu organisieren. Das war meine Aufgabe. Ich habe mit den Seniorinnen und Senioren Musik gemacht. Wir haben Ausflüge unternommen und alte Rezepte von früher nachgekocht. Für das Personal und die Angehörigen ist das eine riesengroße Hilfe. Und die Senioren können durch die Freizeitaktivitäten Körper und Geist fit halten. Sie bleiben in Kontakt miteinander und auch mit der jüngeren Generation. Der ESK ist eigentlich eine echt gute Sache. Aber man muss sich auch wirklich gut informieren, ob die Projekte seriös sind und wofür die Gelder verwendet werden. Manche Angebote scheinen auf ihrer Internetseite sehr seriös und in den Erfahrungsberichten steht nur Gutes. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen und vor allem auf das Qualitätszertifikat achten. Damit kann man auch sicher sein, dass die Organisation hält, was sie verspricht und verantwortungsvoll mit den Freiwilligen und den Geldern umgeht. Bei mir gab es nämlich ein paar Probleme mit der Wohnsituation und auch hatte ich nicht so eine gute Betreuung durch meinen Mentor. Stattdessen war ich auf mich gestellt und habe mir eigene Aufgaben gesucht. Trotz der negativen Erfahrungen habe ich viel mitgenommen und ich bin selbstständiger und unabhängiger geworden und habe gelernt, Eigeninitiative zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Sich und die Welt verändern und die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Dadurch kann man viel bewegen und fürs Leben lernen. Hilfe und Ehrenamt sind wichtig. Dennoch dürfen die Freiwilligen nicht als günstige Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Sie hörten das Europäische Solidaritätskorps. Engagiert unterwegs in und für Europa. Mit Nuka Klever.